unbegreiflich Licht erfüllt den ganzen Raum. Es schalle kräftig, kräftig fort, fort, fort, fort. Es schalle kräftig fort, es schalle kräftig fort, fort. Ein höchster, höchster Schütz, ein höchster, höchster Weisungsgott. Ihr glaubt, soll sehen, ich will. Wir glaubt, soll sehen, wir glaubt, soll sehen. Ganzen Kreis, der Erde.